Leben des Galilei von Bertolt Brecht. Musik Hans Eisler. Funkbearbeitung und Regie Rudolf Nölte. Galileo Galilei, Lehrer der Mathematik zu Padua, will das neue kopernikanische Weltsystem beweisen. Stell die Milch auf den Tisch. Man klappt kein Buch zu. Mutter sagt, wir müssen den Milchmann bezahlen. Sonst macht er bald einen Kreis um unser Haus. Herr Galilei. Das heißt, er beschreibt einen Kreis, Andrea. Wie Sie wollen. Wenn wir nicht bezahlen, dann beschreibt er einen Kreis um uns. Während der Gerichtsvollzieher schnurgerade auf uns zukommt, indem er was für eine Strecke zwischen zwei Punkten wählt. Die kürzeste. Ich habe was für dich. Sieh hinter den Sterntafeln nach. Was ist das? Das ist ein Astrolab. Das Gestell hier zeigt, wie sich die Gestirne um die Erde bewegen. Nach Ansicht der Alten. Wie? Untersuchen wir es. Zuerst das Erste. Beschreibung. In der Mitte ist ein kleiner Stein. Das ist die Erde. Drumherum sind immer übereinander Schalen. Wie viele? 8. Das sind die kristallenen Sphären. Auf den Schalen sind Kugeln angemacht? Die Gestirne. Da sind die Bänder. Auf die sind Wörter gemalt. Was für Wörter? Sternennamen. Als wie? Die unterste Kugel ist der Mond, steht drauf. Und darüber ist die Sonne. Und jetzt lass die Sonne laufen. Wir sind eingekapselt. Ja. Das fühlte ich auch, als ich das hier zum ersten Mal sah. Mauern und Schalen und Unbeweglichkeit. Durch 2000 Jahre glaubte die Menschheit, dass die Sonne und alle Gestirne des Himmels sich um sie drehten. Das Weltall hat über Nacht seinen Mittelpunkt verloren. Jetzt wird jeder als Mittelpunkt angesehen und keiner. Denn da ist viel Platz plötzlich. Sie müssen Ihre Milch trinken, Herr Galilei. Es kommen schon wieder Leute. Hast du, was ich dir gestern gesagt habe, inzwischen begriffen? Das mit dem Kopernikus? Ja. Warum wollen Sie, dass ich das begreife? Dazu, dass man es begreift, arbeite ich. Und kaufe die teuren Bücher, statt den Milchmann zu bezahlen. Aber ich sehe doch, dass die Sonne abends woanders hält als morgens. Da kann sie doch nicht stillstehen. Du siehst gar nichts. Warten Sie bitte. Ein junger Herr ist draußen, der Unterricht wünscht. Sehr gut angezogen. Der bringt doch einen Empfehlungsbrief. Schicken Sie den nicht wieder weg. Ich denke an die Milchrechnung. Lassen Sie mich wenigstens meine Milch ausdrücken. Bitte. Ach, hier geht es zu wie in einem Taubenschlag. Guten Morgen. Mein Name ist Ludovico Massili. Mein Empfehlungsschreiben, bitte. Sie waren in Holland? Wo ich viel von Ihnen hörte, Herr Galilei. Ihre Familie besitzt Güter in der Campagna? Die Mutter wünschte, dass ich mich ein wenig umsehe, was in der Welt sich zuträgt. Und Sie hörten in Holland, dass in Italien zum Beispiel ich mich zutrage. Und da die Mutter wünscht, dass ich mich auch in den Wissenschaften umsehe? Privatunterricht 10 Scudi pro Monat. Sehr wohl, Herr. Was sind Ihre Interessen? Pferde. Aha. Ich habe keinen Kopf für die Wissenschaften, Herr Galilei. Unter diesen Umständen sind es 15 Scudi pro Monat. Sehr wohl, Herr Galilei. Aber Sie werden Geduld mit mir haben müssen. Hauptsächlich, weil es in den Wissenschaften immer anders ist, als der gesunde Menschenverstand einem sagt. Zum Beispiel dieses Rohr, das Sie in Amsterdam verkaufen. Ich habe es genau untersucht. Eine Hülse aus grünem Leder und zwei Linsen. Ich höre eine vergrößert und eine verkleinert. Jeder Mensch würde denken, sie gleichen einander aus. Aber man sieht dadurch alles fünfmal so groß. Das ist Ihre Wissenschaft. Was sieht man fünfmal so groß? Kirchturmspitzen, Tauben, alles, was weit weg ist. Haben Sie solche Kirchturmspitzen selber vergrößert gesehen? Jawohl, Herr. Und das Rohr hatte zwei Linsen. Eine, die vergrößert, eine, die verkleinert. Sah so aus? Ja, Herr. Wie alt ist die Erfindung? Ich glaube, sie war nicht älter als ein paar Tage, als ich Holland verließ. Jedenfalls nicht länger auf dem Markt. Und warum muss es Physik sein? Warum nicht Pferdezucht? Die Mutter meint, ein wenig Wissenschaft ist nötig. Alle Welt nimmt ihren Wein heutzutage mit Wissenschaft. Aber Sie könnten ebenso gut eine tote Sprache wählen. Oder Theologie. Das ist leichter. Herr Galilei. Gut. Kommen Sie Dienstagmorgen. Ich danke Ihnen sehr, Herr. Na, schau mich nicht so an. Ich habe ihn genommen. Weil du mich zur rechten Zeit gesehen hast. Der Kurator von der Universität ist... Den bring er rein, der ist wichtig. Das sind vielleicht 500 Scudi. Bitte, Herr Kurator. Dann brauche ich keine Schüler. Guten Morgen, Herr Kurator. Guten Morgen. Bitte leihen Sie mir einen halben Scudo. Bitte. Ich danke Ihnen. Sati! Schicken Sie Andrea zum Brillenmacher und zwei Linsen, so wie ich sie hier aufgezeichnet habe. Jawohl. Herr Galilei, ich komme betreffs Ihres Ansuchens um Erhöhung des Gehalts auf 1000 Scudi. Ich kann es bei der Universität leider nicht befürworten. Mathematische Kollegien bringen der Universität nun einmal keinen Zustrom. Mathematik ist eine brotlose Kunst, sozusagen. Ich kann nicht auskommen mit 500 Scudi. Herr Galilei, Sie lesen zweimal zwei Stunden in der Woche. Ihr außerordentlicher Ruf verschafft Ihnen sicher Schüler in beliebiger Menge, die zahlen können für Privatstunden. Haben Sie keine Privatschüler? Ich habe zu viele. Ich lehre und lehre. Und wann soll ich lernen? Wann soll ich forschen? Vergessen Sie nicht ganz, dass die Republik vielleicht nicht so viel bezahlt, wie gewisse Fürsten bezahlen, dass sie aber die Freiheit der Forschung garantiert. Herrn Giordano Bruno haben Sie von hier nach Rom ausgeliefert. Weil er die Lehre des Kopernikus verbreitete. Nicht, weil er die Lehre des Herrn Kopernikus verbreitete, die übrigens falsch ist, sondern weil er kein Venezianer war und auch keine Anstellung hier hatte. Sie können den Verbrannten also aus dem Spiele lassen. Euer Schutz der Gedankenfreiheit ist ein gutes Geschäft. Den Schutz vor der Inquisition lasst euch damit vergüten, dass ihr die schlechtesten Gehälter zahlt. Was würde es Ihnen nützen, beliebig viel freie Zeit zur Forschung zu haben, wenn jeder ungebildete Mensch der Inquisition ihre Gedanken verbieten könnte? Ja, was nützt freie Forschung, ohne freie Zeit zu forschen? Ja, was geschieht mit den Ergebnissen? Vielleicht zeigen Sie Ihren Herrn einmal meine Untersuchungen über die Fallgesetze hier. Und fragen Sie, ob das nicht ein paar Scudi mehr wert ist. Es ist viel mehr wert. Nicht viel mehr wert, sondern 500 Scudi mehr. Scudi wert ist nur, was Scudi bringt. Wenn Sie Geld haben wollen, müssen Sie etwas anderes vorzeigen. Sie können für das Wissen, das Sie verkaufen, nur so viel verlangen, als es dem, der Sie abkauft, einbringt. Ich verstehe. Freier Handel, freie Forschung. Freier Handel mit der Forschung. Der blühende Handel der Republik erscheint mir kaum als etwas Verächtliches. Bedenken Sie die Zustände ringsum. Die Sklaverei, unter deren Peitsche die Wissenschaften an gewissen Orten seufzen. Aus alten Lederfolianten hat man dort Peitschen geschnitten. Man muss dort nicht wissen, wie das Stein fällt, sondern was der Aristoteles darüber schreibt. Die Augen hat man dort nur zum Lesen. Wozu neue Fallgesetze, wenn nur die Gesetze des Fußfalls wichtig sind? Halten Sie dagegen die unendliche Freude, mit der unsere Republik Ihre Gedanken, Sie mögen so kühn sein, wie Sie wollen, aufnimmt. Hier können Sie forschen. Hier können Sie arbeiten. Niemand überwacht Sie. Niemand unterdrückt Sie. Unsere Kaufleute, die wissen, was besseres Leinen im Kampf mit der Florentiner Konkurrenz bedeutet, hören mit Interesse ihren Ruf, bessere Physik. Und wie viel verdankt die Physik dem Schrei nach besseren Webstühlen? Verachten Sie nicht den Handel, Herr Galilei. Niemand würde hier dulden, dass Ihre Arbeit auch nur im Geringsten gestört wird, dass Unberufene Ihnen Schwierigkeiten bereiten. Geben Sie zu, dass Sie hier arbeiten können. Ja. Und was das Materielle angeht, machen Sie wieder etwas wie Ihren Proportionalzirkel, mit dem man ohne alle mathematischen Kenntnisse Linien ausziehen kann, die Zinseszinsen eines Kapitals berechnen und die Schwere von Kanonenkugeln bestimmen kann. Sie machen mich nachdenklich, Herr Kurator. Ich habe vielleicht etwas für Sie von der erwähnten Art. Das wäre eine Lösung. Herr Galilei, wir wissen, Sie sind ein großer Mann. Ein großer, aber unzufriedener Mann, wenn ich so sagen darf. Ja, ich bin unzufrieden. Ich habe nichts geleistet, was mich befriedigt. Da möchte ich Sie nicht länger stören. Ich danke Ihnen. Andrea? Hast du die Linsen? Der halbe Scudo hat nicht gereicht. Musste meinen Rock da lassen. Pfand. Das wirst du ohne Rock im Winter machen. Du musst dir etwas sagen, Andrea. Sprich nicht zu anderen Leuten von unseren Ideen. Warum nicht? Wir können doch nicht beweisen, was wir für richtig halten. Selbst die Lehre des großen Kopernikus ist noch nicht bewiesen. Sie ist nur eine Hypothese. Den Gestirnen gegenüber sind wir wie Würmer mit trüben Augen, die nur ganz wenig sehen. Aber mir haben sie alles bewiesen. Nur, dass es so sein kann. Ich möchte auch Physiker werden, Herr Galilei. Schau einmal da durch. Halli Maria, alles kommt ganz nah. Die Glocke da drüben ist ganz nah. Ich kann sogar ihre kupfernen Lettern lesen. Grazia Dei. Und das bringt uns 500 Scudi. Groß ist nicht alles, was ein großer Mann tut. Doch Galilei aß gern gut. Nur bitte seid nicht blind daran, die Wahrheit übers Teleskop. Galilei überreicht der Republik Venedig eine neue Erfindung. Eure Exzellenz, hohe Signoria, als Lehrer der Mathematik an ihrer Universität in Padua und Direktor ihres großen Arsenals hier in Venedig, habe ich es stets als meine Aufgabe betrachtet, nicht nur meinem hohen Lehrauftrag zu genügen, sondern auch durch nützliche Erfindungen der Republik Venedig außergewöhnliche Vorteile zu schaffen. Mit tiefer Freude und aller schuldigen Demut kann ich Ihnen heute ein vollkommen neues Instrument vorführen und überreichen. Mein Fernrohr oder Teleskop, angefertigt in Ihrem weltberühmten großen Arsenal, nach den höchsten wissenschaftlichen und christlichen Grundsätzen. Frucht 17-jähriger, geduldiger Forschung Ihres ergebenen Dieners. Zeitverlust. Du wirst deinen Fleischer bezahlen können, Alter. Das wird Ihnen Geld einbringen. Exzellenz, hohe Signoria. Wieder einmal bedeckt sich ein Ruhmesblatt im großen Buch der Künste mit venezianischen Schriftzeichen. Ein Gelehrter von Weltruf übergibt Ihnen und Ihnen allein hier ein höchst verkaufbares Rohr. Es herzustellen und auf den Markt zu werfen, wie immer Sie belieben. Vermittels dieses Instrumentes werden wir im Kriege die Schiffe des Feinds nach Zahl und Art volle 2 Stunden früher erkennen, als er die unseren, sodass wir, seine Stärke wissend, uns zur Verfolgung, zum Kampf oder zur Flucht zu entscheiden vermögen. Und nun, Exzellenz, hohe Signoria, bittet Herr Galilei Sie, dieses Instrument seiner Erfindung, dieses Zeugnis seiner Intuition aus der Hand seiner Tochter entgegenzunehmen. Ich habe das Rohr gestern Nacht auf den Mond gerichtet. Was hast du gesehen? Er leuchtet nicht selbst. Was? Die Astronomie ist seit 1000 Jahren stehen geblieben, weil sie kein Fernrohr hatten. Weißt du, was die Milchstraße besteht? Nein. Ich weiß es. Ludovico will dir gratulieren, Vater. Ich gratuliere, Herr. Ich habe es verbessert. Jawohl, Herr. Ich sah, Sie machten das Futteral rot. In Holland war es grün. Ihre 500 Scudi sind unter Dach, Galilei. Sind Sie zufrieden, Exzellenz? Unglücklicherweise brauchen wir in der Republik immer einen Vorwand für unsere Stadtväter, um unseren Gelehrten etwas zukommen lassen zu können. Ich glaube, alle sind sehr zufrieden mit Vater. Wo blieb es sonst der Ansporn, Herr Galilei? Und ich glaube, ich fange an, etwas von Wissenschaft zu verstehen. Thank you. Vermittels des Fernrohrs entdeckt Galilei am Himmel Erscheinungen, welche das kopernikanische System beweisen. Von seinem Freund vor den möglichen Folgen seiner Forschungen gewarnt, bezeugt Galilei seinen Glauben an die menschliche Vernunft. Der Sichelrand ist ganz unregelmäßig. Auf dem dunklen Teil sind leuchtende Punkte. Sie treten einer nach dem anderen hervor. Wie erklärst du dir diese leuchtenden Punkte? Das kann nicht sein. Doch. Es sind Berge. Auf einem Stern? Riesenberge, deren Spitzen die aufgehende Sonne vergoldet, während rings Nacht auf den Abhängen liegt. Aber das widerspricht aller Astronomie von 2 Jahrtausenden. Was du siehst, hat noch kein Mensch gesehen außer mir. Du bist der Zweite. Der Mond kann keine Erde sein mit Bergen und Tälern, so wenig wie die Erde ein Stern sein kann. Der Mond kann eine Erde sein mit Bergen und Tälern. Und die Erde kann ein Stern sein. Ein gewöhnlicher Himmelskörper. Einer unter Tausenden. Siehst du den verdunkelten Teil des Mondes ganz dunkel? Nein. Sieh ein schwaches Licht drauf. Das ist von der Erde. Aber wie soll die Erde leuchten mit ihren Gebirgen und Wäldern und Gewässern, ein kalter Körper? So wie der Mond leuchtet. Weil beide Sterne angeleuchtet sind von der Sonne, darum leuchten sie. Was der Mond uns ist, das sind wir dem Mond. Er sieht uns einmal als Sichel, einmal als Halbkreis. Einmal voll und einmal nicht. So wäre kein Unterschied zwischen Mond und Erde? Offenbar nein. Vor noch nicht 10 Jahren ist der Mensch in Rom verbrannt worden. Er hieß Giordano Bruno und hatte eben das behauptet. Gewiss. Und wir sehen es. Lass dein Auge am Rohr, Sagredo. Was du siehst, ist, dass es keinen Unterschied zwischen Himmel und Erde gibt. Heute ist der 10. Januar 1610. Die Menschheit trägt in ihr Journal ein: Himmel abgeschafft. Das ist furchtbar. Ich habe noch eine Sache entdeckt. Sie ist vielleicht noch erstaunlicher. Dekorator. Entschuldige Sie die späte Stunde. Guten Abend. Ich wäre Ihnen verpflichtet, wenn ich mit Ihnen allein sprechen könnte, Herr Galilei. Herr Sagredo kann alles hören, was ich hören kann. Aber es wird Ihnen vielleicht nicht angenehm sein, wenn der Herr hört, was vorgefallen ist. Es ist leider etwas ganz und gar Unglaubliches. Herr Sagredo ist gewohnt, in meiner Gegenwart Unglaublichem zu begegnen. Wissen Sie, dass man diese Ihre Erfindung, die Sie als Frucht einer 17-jährigen Forschertätigkeit bezeichnet haben, an jeder Straßenecke Italiens für ein paar Scudi kaufen kann? Und zwar hergestellt in Holland. In diesem Augenblick lädt im Hafen ein holländischer Frachter 500 Fernrohre aus. Ich verstehe Ihre Ruhe nicht. Herr Galilei hat vermittels dieses Instruments in diesen Tagen umwälzende Entdeckungen, die Gestirnwelt betreffend gemacht. Mir genügt die Entdeckung, die ich als der Mann, der für diesen Schund Herrn Galilei eine Gehaltsverdoppelung verschafft hat, gemacht habe. Es ist ein reiner Zufall, dass die Ratsherren im Glauben, in diesem Instrument der Republik etwas zu sichern, was nur hier hergestellt werden kann, mich beim ersten Durchblicken an der nächsten Straßenecke 7-mal vergrößert einen gewöhnlichen Straßenhändler erblickt haben, der eben dieses Rohr für ein Butterbrot verkauft. Herr Kurator, ich kann den Wert dieses Instruments für den Handel vielleicht nicht beurteilen, aber sein Wert für die Philosophie ist so unermesslich. Was hat Herr Galilei, der Mathematiker, ist mit der Philosophie zu schaffen? Herr Galilei, Sie haben seinerzeit der Stadt die Wasserpumpe erfunden. Ihre Berieselungsanlage funktioniert. Die Tuchweber loben Ihre Maschine ebenfalls. Wie konnte ich das so was erwarten? Herr Kurator, die Seewege sind immer noch lang, unsicher und teuer. Es fehlt uns eine Art zuverlässiger Uhr am Himmel. Ein Wegweiser für die Navigation. Nun habe ich Grund zu der Annahme, dass mit dem Fernrohr gewisse Gestirne, die sehr regelmäßige Bewegungen vollführen, deutlich wahrgenommen werden können. Neue Sternkarten könnten da der Schifffahrt Millionen von Scudi ersparen. Ich habe Ihnen schon zu viel zugehört. Sie haben mich zum Gelächter der Stadt gemacht. Ich werde im Gedächtnis fortleben als der Kurator, der sich mit einem wertlosen Fernrohr hereinlegen ließ. Sie haben nun Ihre 500 Scudi. Ich aber sage Ihnen, Und es ist ein ehrlicher Mann, der Ihnen das sagt. Mich ekelt diese Welt an. Eine Welt, in der man nicht Geschäfte machen kann, ekelt ihn an. Hast du von diesen holländischen Instrumenten gewusst? Vom Hörensagen. Aber ich habe ein doppelt so gutes konstruiert. Wie soll ich arbeiten mit dem Gerichtsvollzieher in der Stube? Und meine Tochter braucht bald eine Aussteuer. Sie ist nicht intelligent. Und dann, ich kaufe gern Bücher, nicht nur über Physik. Und ich esse gern. Bei gutem Essen fällt mir am meisten ein. Sie haben ja nicht so viel bezahlt wie einem Kutscher, der in die Weinfässer fährt. Ich habe Ihnen 500 Scudi herausgerissen, aber ich habe auch jetzt noch Schulden. Einige sind 20 Jahre alt. 5 Jahre Muße für Forschung. Und ich hätte alles bewiesen. Ich werde dir durch dieses Rohr noch etwas anderes zeigen. Ich werde dir einen der Nebel der Milchstraße vorführen. Sage mir, woraus er besteht. Das sind Sterne. Unzählige. Allein im Sternbild des Orion sind es 500 Fixsterne. Das sind die vielen Welten, die entfernteren Gestirne, von denen der Verbrannte gesprochen hat. Er hat sie nicht gesehen. Er hat sie erwartet. Selbst wenn diese Erde ein Stern ist, so ist noch ein weiter Weg zu den Behauptungen des Kopernikus, dass sie sich um die Sonne dreht. Sagredo, ich frage mich, seit vorgestern frage ich mich. Da ist der Jupiter. Da sind nämlich 4 kleinere Sterne nahe bei ihm, die man nur durch das Rohr sieht. Ich sah sie am Montag, nahm aber nicht besonders Notiz von ihrer Position. Gestern sah ich wieder nach. Ich hätte schwören können, alle 4 hatten ihre Position geändert. Ich merkte sie mir an. Heute stehen sie wieder anders. Was ist das? Ich sah doch 4. Sieh du durch. Ich sehe 3. Wo ist der 4? Der 4. kann nur hinter den Jupiter gegangen sein, wo man ihn nicht sieht. Also, ein Gestirn, um das ein anderes sich dreht. Aber die Kristallschale, an die der Jupiter angeheftet ist. Wie kann der Jupiter angeheftet sein, wenn andere Sterne um ihn kreisen? Da ist keine Stütze im Himmel. Da ist kein Halt im Weltall. Frau Sacchi! Frau Sacchi! Willst du aufhören, wie ein Narr in der Nacht herumzubrüllen? Willst du aufhören, wie ein Stockfisch dazustehen, wenn die Wahrheit entdeckt ist? Ich stehe nicht wie ein Stockfisch! Ich zittere, es könnte die Wahrheit sein. Was? Weißt du nicht, wohin du kommst, wenn das wahr ist, was du da siehst? Und du es auf allen Märkten herumschreist, dass die Erde ein Stern ist und nicht der Mittelpunkt des Universums? Und dass nicht das ganze riesige Weltall mit allen Gestirnen sich um unsere winzige Erde dreht? Und wo ist dann Gott? Was meinst du damit? Wo ist Gott, wenn dort oben nur Gestirne sind? Bin ich Theologe? Ich bin Mathematiker. Vor allem bist du ein Mensch. Und wo ist Gott in deinem Weltsystem? In uns oder nirgends. Wie der Verbrannte gesagt hat. Wie der Verbrannte gesagt hat. Darum ist er verbrannt worden. Vor noch nicht 10 Jahren. Weil er nichts beweisen konnte. Weil er es nur behauptet hat. Frau Sarti! 17 Jahren Padua und 3 Jahren Pisa hast du hunderte von Schülern geduldig das ptolemäische System gelehrt, das die Kirche verkündet. Du hast es für falsch gehalten mit dem Kopernikus, aber du hast es gelehrt. Weil ich nichts beweisen konnte. Du glaubst, das macht einen Unterschied. Ich glaube an den Menschen. Und das heißt, ich glaube an seine Vernunft. Ohne diesen Glauben würde ich nicht die Kraft haben, am Morgen aus meinem Bett aufzustehen. Ich glaube nicht an Sie. Ich glaube nicht, dass die Menschen der Vernunft zugänglich sind. Zeige Ihnen einen roten Kometenschweif. Jage Ihnen Angst ein und Sie werden aus Ihren Häusern laufen und sich die Beine brechen. Aber sage Ihnen einen vernünftigen Satz und beweise Sie mit 7 Gründen. Und Sie werden nicht auslachen. Ich begreife nicht, wie du so etwas glauben und die Wissenschaft lieben kannst. Nur die Toten lassen sich nicht mehr von Gründen bewegen. Kein Mensch kann lange zusehen, wie ich einen Stein fallen lasse und dazu sage, er fällt nicht. Dazu ist kein Mensch imstande. Die Verführung, die von einem Beweis ausgeht, ist zu groß. Wir erliegen die meisten. Auf die Dauer alle. Das Denken gehört zu den größten Vergnügungen der menschlichen Rasse. Brauchen Sie etwas, Herr Galilei? Ich brauche den Andrea. Der schläft. Wozu brauchen Sie ihn denn? Er soll etwas sehen, was noch kein Mensch gesehen hat. Etwa wieder durch Ihr Rohr? Durch mein Rohr. Und darum soll ich ihn mitten in der Nacht aufwecken? Er braucht seinen Nachtschlaf. Ich denke nicht daran. Vielleicht können dann Sie mir helfen. Es ist eine Frage entstanden, über die wir uns nicht einig werden können. Wahrscheinlich, weil wir zu viele Bücher gelesen haben. Eine Frage, die Gestirne betreffend. Ist anzunehmen, dass das Große sich um das Kleine dreht? Oder dreht das Kleine sich um das Große? Ist das eine ernsthafte Frage? Eine ernste Frage. Stelle ich Ihnen das Essen hin oder Sie mir? Sie mir? Gestern war es angebrannt. Weil ich Ihnen die Schuhe bringen musste mit einem Kochen. Habe ich Ihnen nicht die Schuhe gebracht? Vermutlich. Sie sind es nämlich, der studiert hat und der bezahlen kann. Ich sehe, da ist keine Schwierigkeit. Gute Nacht, Frau Sati. Gute Nacht. Und solche Leute sollen nicht die Wahrheit begreifen können. Hier. Lies. Glaubst du, dass ich es so gut gemacht habe? Ich schreibe selten Briefe an große Persönlichkeiten. An seine Hoheit, den Großherzog von Florenz? Ich habe ihm geschrieben, ob der Großherzog mich als Hofmathematiker brauchen kann. Am Hof? Ich brauche Muße. Ich brauche Beweise. Es genügt nicht, was ich jetzt habe. Das ist nichts, kümmerliches Stückwerk. Damit kann ich mich nicht vor die ganze Welt stellen. Da ist noch kein einziger Beweis, dass sich irgendein Himmelskörper um die Sonne dreht. Aber ich werde Beweise dafür bringen. Beweise für jedermann, von Frau Sarti bis hinauf zum Papst. Meine einzige Sorge ist, dass der Hof mich nicht nimmt. Sehne ich mich doch noch nicht so sehr, als euch näher zu sein der aufgehenden Sonne, welche dieses Zeitalter erhellen wird. Der Großherzog von Florenz ist 9 Jahre alt. Du findest meinen Brief zu unterwürfig? Ja. Ich frage mich, ob er unterwürfig genug ist, nicht zu formell. Ein Mann wie ich kann nur auf den Bauch kriechen, in eine halbwegs würdige Stellung kommen. Und du weißt, ich verachte Leute, deren Gehirn nicht fähig ist, ihren Magen zu füllen. Die Mönche herrschen in Florenz. Auch die Mönche sind Menschen. Auch sie erliegen der Verführung der Beweise. Kopernikus hat verlangt, dass sie seinen Zahlen glauben. Ich verlange nur, dass sie ihren Augen glauben. Wenn die Wahrheit zu schwach ist, sich zu verteidigen, muss sie zum Angriff übergehen. Ich werde sie bei den Köpfen nehmen und sie zwingen, durch dieses Rohr zu sehen. Wie könnten die Mächtigen einen frei herumlaufen lassen, der die Wahrheit weiß? Und sei es eine über die entferntesten Gestirne. Meinst du, der Papst hört deine Wahrheit, wenn du sagst, er irrt, und hört nicht, dass er irrt?

ist die Krone der Schöpfung. Gottes höchstes und geliebtestes Geschöpf. Wie könnte er dieses, sein Wunderwerk, auf irgendein abseitiges und immerfort weglaufendes Gestirnlein setzen? Würde er dahin seinen Sohn schicken? Wo kann es Menschen geben, die diesen Sklaven ihrer Rechentafeln Glauben schenken? Der ist anwesend. So, Sie sind das. Ich sehe nicht mehr allzu gut. Aber so viel sehe ich doch noch, Herr Galilei. Dass Sie diesen Menschen, den wir seinerzeit verbrannt haben, wie hieß der doch? Auffallend ähnlich sind. Sie wollen die Erde erniedrigen, obwohl sie auch ihr Leben und alles von ihr empfangen. Sie beschmutzen ihr eigenes Nest. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich bin ja nicht irgendein Wesen auf irgendeinem Gestirnlein, das für kurze Zeit irgendwo kreist. Ich gehe mit sicherem Schritt auf einer festen Erde. Die ruht im Mittelpunkt des Alls. Und in diesem Mittelpunkt bin ich der Mensch. Und das Auge des Schöpfers ruht auf mir. Und auf mir allein. Um mich kreisen die Fixsterne an 8 Kristallenschalen befestigt. Und die gewaltige Sonne, die geschaffen ist, die Erde zu erleuchten, meine Umgebung und mich, damit Gott mich sieht. So kommt sichtbar und unwiderleglich alles an auf mich, den Menschen. Das Geschöpf Gottes. Unvergänglich. Weil ich die Entscheidung gefallen. Das stimmt. Die Inquisition setzt die kopernikanische Lehre auf den Index. 5. März 1616. Ich tanze mit niemand sonst, Ludovico. Deine Schulterspange ist lose. Dies leicht verschobene Busentuch, Thais, ordne mir nicht. Manche Unordnung, tiefere, zeigt es mir köstlich und anderen auch. In des wimmelnden Saals Kerzenlicht dürfen Sie denken an dunklere Stellen des wartenden Packes. Fühl mein Herz. Es klopft. Ich möchte schön aussehen. Du musst. Sonst zweifeln Sie sofort wieder, dass sie sich dreht. Rom spricht nur von Ihnen, Herr Galilei. Von heute Abend an aber wird man von Ihrer Tochter sprechen. Es heißt, es sei leicht, im römischen Frühling schön auszusehen.

Wie ein Liebender, wie ein Betrunkener, wie ein Verräter. Es ist ganz und gar ein Laster und führt ins Unglück. Wie lang werde ich es in den Ofen hineinschreien können? Das ist die Frage. Diesen Satz hier verstehe ich nicht. Ich erkläre ihn dir. Die Wahrheit im Sacke, die zu mir in der Backe stieg in 8 Jahre. Dann warst du zu lang, dann warst du zu lang. Wahrheit geht einen Gang, Wahrheit geht einen Gang. Nach 8-jährigem Schweigen wird Galilei durch die Thronbesteigung eines neuen Papstes, der selbst Wissenschaftler ist, ermutigt, seine Forschungen auf dem verbotenen Feld wieder aufzunehmen. Die Sonnenflecken. Sagen Sie Herrn Galilei, dass er mich empfangen muss. Er verdammt mich, ohne mich zu hören. Aber er will Sie doch nicht empfangen. Gott wird es Ihnen lohnen, wenn Sie ihn darum bitten. Ich muss ihn sprechen. Was gibt es? Herr Mutius. Was wünschen Sie? Herr Galilei, ich bitte Sie um die Erlaubnis, Ihnen die Stellen in meinem Buch zu erklären, wo eine Verdammung der kopernikanischen Lehren von der Drehung der Erde vorzuliegen scheint. Ich habe... Was wollen Sie da erklären? Sie befinden sich in Übereinstimmung mit dem Dekret der Heiligen Kongregation von 1616. Sie sind vollständig in Ihrem Recht. Sie haben zwar hier Mathematik studiert, aber das gibt uns kein Recht, von Ihnen zu hören, dass 2 mal 2 4 ist. Sie haben das volle Recht zu sagen, dass dieser Stein soeben nach oben geflogen ist. Ins Dach. Herr Galilei. Sagen Sie nichts von Schwierigkeiten. Ich habe mich von der Pest nicht abhalten lassen, meine Notierungen fortzusetzen. Herr Galilei, die Pest ist nicht das Schlimmste. Ich sage Ihnen, wer die Wahrheit nicht weiß, der ist ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Gehen Sie hinaus aus meinem Haus. Sie haben recht. Er ist kein großer Mann. Er gelte nichts, wenn er nicht der Schüler gewesen wäre. Aber jetzt sagen Sie natürlich, er hat alles gehört, was Galilei zu lehren hat, und er muss zugeben, es ist alles falsch. Der Rektor hat Ihnen dieses Buch gebracht. Worüber ist es? Ich weiß nicht. De Maculis in Sole? Über die Sonnenflecken. Wieder eines. Der größten lebenden Autorität in der Physik, Galileo Galilei. Ich habe den Traktat des Fabricius aus Holland über die Flecken gelesen. Er glaubt, es sind Sternenschwärme, die zwischen Erde und Sonne vorüberziehen. Ist das nicht zweifelhaft, Herr Galilei? In Paris und Prag glaubt man, es sind Dünste von der Sonne. Ach. Fedazzoni bezweifelt das. Ich bin Linsenschleifer, ich schleife Linsen. Und ihr schaut durch und beobachtet den Himmel, und was ihr seht, sind nicht Flecken, sondern Maculis. Wie soll ich an irgendetwas zweifeln? Wie oft soll ich euch noch sagen, dass ich nicht die Bücher lesen kann? Sie sind in Latein. Da ist Glückseligkeit im Zweifeln. Ich frage mich, warum. Ich bin seit 2 Wochen an jedem sonnigen Tag auf den Hausboden geklettert, unter das Schindeldach. Durch die feinen Risse der Schindeln fällt nur ein dünner Strahl. Da kann man das umgekehrte Sonnenbild auf einem Blatt Papier auffangen. Ich habe einen Flecken gesehen, groß wie eine Fliege, verwischt wie ein Wölkchen. Er wanderte. Warum untersuchen wir die Flecken nicht, Herr Galilei? Weil wir über schwimmende Körper arbeiten. Es sind Waschkörbe voll von Briefen gekommen. Ganz Europa fragt nach Ihrer Meinung. Ihr Ansehen ist so gewachsen, dass Sie nicht schweigen können. Rom hat mein Ansehen wachsen lassen, weil ich geschwiegen habe. Aber jetzt können Sie sich Ihr Schweigen nicht mehr leisten. Ich kann es mir auch nicht leisten, dass man mich über einem Holzfeuer röstet wie einen Schinken. Denken Sie, die Flecken haben mit dieser Sache zu tun? Gut, halten wir uns an die Eisstückchen. Das kann Ihnen nicht schaden. Richtig. Unsere These, Andrea? Was das Schwimmen angeht, so nehmen wir an, dass es nicht auf die Form eines Körpers ankommt, sondern darauf, ob er leichter oder schwerer ist als das Wasser. Was sagt Aristoteles? Eine breite und flache Eisscheibe vermag auf dem Wasser zu schwimmen, während eine eiserne Nadel untersinkt. Warum sinkt nach Aristoteles das Eis nicht? Weil es breit und flach ist und so das Wasser nicht zu zerteilen vermag. Schön. Jetzt presse ich das Eis gewaltsam auf den Boden des Gefäßes. Ich entferne den Druck meiner Hände. Was geschieht? Es steigt wieder in die Höhe. Anscheinend vermag es beim Emporsteigen, das Wasser zu zerteilen. Aber warum schwimmt es denn überhaupt? Eis ist schwerer als Wasser, da es verdichtetes Wasser ist. Wie wenn es verdünntes Wasser wäre? Es muss leichter sein als Wasser, sonst schwämme es nicht. Aha. So wenig wie eine eiserne Nadel schwimmt. Alles, was leichter ist als Wasser, schwimmt und alles, was schwerer ist, sinkt. Andrea, du musst lernen, vorsichtig zu denken. Gib mir die eiserne Nadel. Ein Blatt Papier. Ist Eisen schwerer als Wasser? Ja. Was geschieht? Die Nadel schwimmt. Heiliger Aristoteles, Sie haben ihn niemals überprüft. Eine Hauptursache der Armut in den Wissenschaften ist meist eingebildeter Reichtum. Es ist nicht Ihr Ziel, der unendlichen Weisheit eine Tür zu öffnen, sondern eine Grenze zu setzen dem unendlichen Irrtum. Warum hast du mir nicht geschrieben, dass du kommen willst? Ich war nur in der Nähe, unsere Weingarten zu spielen und konnte mich nicht weghalten. Wer ist das? Ludovico. Ludovico. Was machen die Pferde? Sie sind wohl auch da. Wir gehen ja, wir feiern, hol einen Krug von diesem sizilianischen Wein. Woran arbeiten Sie? Tägliches einerlei. Kommst du über Rom? Ja. Meine Mutter beglückwünscht Sie zu Ihrem bewunderungswürdigen Takt angesichts der neuen Sonnenfleckenorgien der Holländer. Sie erwartet Virginia im September. Besten Dank. Rom hat wieder sein Tagesgespräch für den Februar. Christopher Clavius drückte die Befürchtung aus, der ganze Erde um die Sonne-Zirkus möchte wieder von vorn anfangen durch diese Sonnenflecken. Keine Sorge. Sonstige Neuigkeiten aus der heiligen Stadt? Abgesehen von den Hoffnungen auf neue Sünden meinerseits? Ihr wisst natürlich, dass der Heilige Vater im Sterben liegt. Wer wird als Nachfolger genannt? Meistenteils Barberini. Barberini. Herr Galilei kennt Barberini. Kardinal Barberini ist Mathematiker. Sie brauchen jetzt also Männer wie Barberini, die etwas Mathematik gelesen haben. Die Dinge kommen in Bewegung, Federzoni. Wir mögen noch eine Zeit erleben, wo wir uns nicht mehr wie Verbrecher umzublicken haben, wenn wir sagen, 2 mal 2 ist 4. Andrea, räum das Zeug weg. Holt den Messingspiegel und den Schirm. Darauf werfen wir das Sonnenbild unserer Augen wegen. Das ist deine Methode, Andrea. Sie haben in Rom seinerzeit unterschrieben, dass Sie sich nicht mehr in diese Erde um die Sonne-Sache einmischen würden, Herr Galilei. Ich weiß jetzt, warum deine Mutter dich zu mir schickte. Hat man dich 8 Jahre lang zurückgehalten, meine Tochter zu ehelichen, während ich eine Probezeit zu absolvieren hatte? Aber was hat meine Astronomie mit meiner Tochter zu tun? Die Ehen in Familien wie der meinen werden nicht nach geschlechtlichen Gesichtspunkten geschlossen. Meine Frau wird auch im Kirchenstuhl unserer Dorfkirche Figur machen müssen. Du meinst, deine Bauern werden es von der Heiligkeit der Gutsherrin abhängig machen, ob sie Pachtzinsen zahlen oder nicht? In gewisser Weise. Leg dein Netz von Quadraten über den Schirm. Wir gehen methodisch vor. Und dann werden wir alle Briefe beantworten können. Sollte seine Heiligkeit sterben, wird der nächste Papst, wer immer es sein wird, und wie groß immer seine Liebe zu den Wissenschaften sein mag, doch auch beachten müssen, wie groß die Liebe ist, welche die vornehmsten Familien des Landes zu ihm fühlen. Gott machte die physische Welt, Herr Massili. Gott machte das menschliche Gehirn. Gott wird die Physik erlauben. Herr Galilei, die Mutter und ich leben drei Viertel des Jahres auf dem Gut. Und wir können Ihnen bezeugen, dass unsere Bauern sich durch ihre Traktate über die Trabanten des Jupiter nicht beunruhigen. Ihre Feldarbeit ist viel zu schwer. Jedoch könnte es Sie verstören, wenn Sie erführen, dass frivole Angriffe auf die heiligen Doktrinen der Kirche nunmehr ungestraft blieben. Vergessen Sie nicht ganz, dass diese Bedauernswerten in Ihrem vertierten Zustand alles durcheinander bringen. Sie sind wirkliche Tiere. Sie können sich das kaum vorstellen. Auf das Gerücht, dass auf einem Apfelbaum eine Birne gesehen wurde, laufen Sie von der Feldarbeit weg, um darüber zu schwatzen. Ja. Wenn Sie aufs Gut kommen, sich über eine Kleinigkeit zu beschweren, ist die Mutter gezwungen, vor ihren Augen einen Hund auspeitschen zu lassen. Das allein kann sich an Zucht und Ordnung und Höflichkeit erinnern. Sie, Herr Galilei, sehen gelegentlich von der Reisekutsche aus blühende Maisfelder. Sie essen geistesabwesend unsere Oliven und unseren Käse. Und Sie haben keine Ahnung, welche Mühe es kostet, das zu ziehen. Wie viel Aufsicht. Junger Mann, ich esse meine Oliven nicht geistesabwesend. Habt ihr den Schirm? Ja, kommen Sie. Sie werden wohl für immer der Sklave Ihrer Leidenschaften sein. Entschuldigen Sie mich bei Virginia. Ich glaube, es ist besser, ich sehe Sie jetzt nicht. Die Mitgift steht zu Ihrer Verfügung. Jederzeit. Guten Tag. Beginnen wir die Beobachtung dieser Flecken an der Sonne, welche uns interessieren, auf eigene Gefahr. Um mit voller Zuversicht Herrn Fabricius Sternenschatten und die Sonnendünste von Prag und Paris zu zerstreuen und zu beweisen die Rotation der Sonne. Um mit einiger Zuversicht die Rotation der Sonne zu beweisen. Meine Absicht ist nicht zu beweisen, dass ich bisher recht gehabt habe, sondern herauszufinden, ob. Vielleicht sind es Dünste, vielleicht sind es Flecken. Aber bevor wir Flecken annehmen, wollen wir lieber annehmen, dass es Fischschwänze sind. Wir werden alles noch einmal in Frage stellen. Und wir werden nicht mit 7 Meilenstiefeln vorwärts gehen, sondern im Schneckentempo. Und was wir heute finden, werden wir morgen von der Tafel streichen und erst wieder anschreiben, wenn wir es noch einmal gefunden haben. Und was wir zu finden wünschen, das werden wir gefunden mit besonderem Misstrauen ansehen. So werden wir an die Beobachtung der Sonne herangehen, mit dem unerbittlichen Entschluss, den Stillstand der Erde nachzuweisen. Und erst wenn wir gescheitert sind, vollständig und hoffnungslos geschlagen, werden wir zu fragen anfangen, ob wir nicht doch recht gehabt haben und die Erde sich dreht. Ich muss es wissen. Im folgenden Jahrzehnt findet Galileis Lehre beim Volk Verbreitung. Pamphletisten und Balladensänger greifen überall die neuen Ideen auf. Während der Fastnacht 1632 wählen viele Städte Italiens als Thema der Fastnachtsumzüge der Gilden die Astronomie. Geehrte Einwohner, Damen und Herren, vor der großen Fastnachtsprozession der Gilden bringen wir das neueste Florentiner Lied. Es betitelt sich

des Erdenglückes großes ABC. Gehorsam war des Menschen Kreuz von je. Wer wär nicht auch mal gern sein eigener Herr und Meister. 1633. Die Inquisition beordert den weltbekannten Forscher nach Rom. Es dauert lang. Ja. Hat dich der Großherzog wirklich für heute bestellt? Er will das Buch haben. Er hat dafür bezahlt. Frag den Beamten dort und beschwer dich, dass man uns hier warten lässt. Es ist seine Hoheit verständigt, dass mein Vater ihn zu sprechen wünscht. Wie soll ich das wissen? Das ist keine Antwort. Nein. Sie haben höflich zu sein. Er sagt, der Großherzog ist noch beschäftigt. Ich hörte dich etwas von höflich sagen. Was war das? Ich dankte ihm für seine höfliche Auskunft. Nichts sonst. Kannst du das Buch nicht hier zurücklassen? Du verlierst nur Zeit. Ich fange an, mich zu fragen, was diese Zeit wert ist. Möglich, dass ich der Einladung Sagredos nach Padua für ein paar Wochen doch folge. Meine Gesundheit ist nicht die beste. Du könntest nicht ohne deine Bücher leben. Etwas von dem sizilischen Wein könnte man in ein, zwei Kisten in der Kutsche mitnehmen. Du hast immer gesagt, er verträgt Transport nicht. Und der Hof schuldet dir noch 3 Monate Gehalt. Das schickt man dir nicht nach. Das ist wahr. Seine Hoheit, der Großherzog. Ich wollte eurer Hoheit meine Dialoge über die beiden größten Weltsysteme. Wie steht es mit Ihren Augen? Nicht zum Besten, Eure Hoheit. Wenn Eure Hoheit gestatten, ich habe das... Der Zustand Ihrer Augen beunruhigt mich. Wirklich, er beunruhigt mich. Er zeigt mir, dass Sie Ihr vortreffliches Rohr vielleicht ein wenig zu eifrig benutzen. Nicht wahr? Das Buch nicht genommen. Ich habe Angst. Wir gehen von hier nicht nach Hause, sondern zum Glasschneider. Ich habe mit ihm verabredet, dass im anliegenden Hof der Weinschenke ein Wagen mit leeren Weinfässern immer bereitsteht, der mich aus der Stadt bringen kann. Du wusstest. Herr Galilei, ich habe den Auftrag, Ihnen mitzuteilen, dass der florentinische Hof nicht länger imstande ist, dem Wunsch der Heiligen Inquisition, Sie in Rom zu verhören, Widerstand entgegenzusetzen. Der Wagen der Heiligen Inquisition erwartet Sie, Herr Galilei. Der Papst. Nein. So wollen Eure Heiligkeit Ihren sich nun versammelten Doktoren aller Fakultäten, Vertretern aller heiligen Orden und der gesamten Geistlichkeit, welche alle in kindlichem Glauben an das Wort Gottes, niedergelegt in der Schrift, gekommen sind, Eure Heiligkeit Bestätigung Ihres Glaubens zu vernehmen, mitteilen, dass die Schrift nicht länger für wahr gelten könne. Ich lasse nicht die Rechentafel zerbrechen. Dass es die Rechentafel ist und nicht der Geist der Auflehnung und des Zweifels, das sagen diese Leute. Aber es ist nicht die Rechentafel, sondern eine entsetzliche Unruhe ist in die Welt gekommen. Es ist die Unruhe ihres eigenen Gehirns, die diese auf die unbewegliche Erde übertragen. Sie schreien, die Zahlen zwingen uns. Aber woher kommen ihre Zahlen? Jedermann weiß, dass sie vom Zweifel kommen. Diese Menschen zweifeln an allem. Sollen wir die menschliche Gesellschaft auf den Zweifel begründen und nicht mehr auf den Glauben? Es hat Gott gefallen, den Heiligen Stuhl schweren Prüfungen zu unterwerfen.

Der Mond ist eine Erde und hat kein eigenes Licht. Und so hat die Venus kein eigenes Licht und ist wie die Erde und läuft um die Sonne. Und es drehen sich vier Monde um das Gestirn Jupiter, das sich in der Höhe der Fixsterne befindet und an keiner Schale befestigt ist. Und die Sonne ist das Zentrum der Welt und unbeweglich an ihrem Ort. Und die Erde ist nicht Zentrum und nicht unbeweglich. Und er ist es, der es uns gezeigt hat. Und mit Gewalt kann man nicht ungesehen machen, was gesehen wurde. Galileo Galilei lebt in einem Landhaus in der Nähe von Florenz. Bis zu seinem Tod ein Gefangener der Inquisition. Vater, jetzt denk an deine Augen und hör auf mit dem Ball. Diktiere doch ein Stückchen weiter an unserem Brief an den Erzbischof. Ach, ich fühle mich nicht wohl genug. Lies mir etwas, Horat. Erst vorige Woche sagte mir Monsignore Capula, dem wir so viel verdanken, erst neulich wieder das Gemüse, dass der Erzbischof ihn jedes Mal frage, wie dir die Fragen und Zitate gefallen, die er dir schickt. Wie weit war ich? Abschnitt 4. Anlangend die Stellungnahme der Heiligen Kirche zu den Unruhen im Arsenal von Venedig, stimme ich überein mit der Haltung Kardinals Poletis gegenüber den aufrührerischen Seilern. Ja, ja. Stimme ich überein mit der Haltung Kardinals Poletis gegenüber den aufrührerischen Seilern, nämlich, dass es besser ist, an sie Suppen zu verteilen im Namen der Christen. Nächstenliebe, als ihnen mehr für Schiffs- und Glockenseile zu zahlen. Sintemalen es weiser erscheint, anstelle ihrer Habgier ihren Glauben zu stärken. Der Apostel Paulus sagt, Wohltätigkeit versaget niemals. Wie ist das? Es ist wunderbar, Vater. Du meinst nicht, dass eine Ironie hineingelesen werden könnte? Nein. Ich verlasse mich auf dein Urteil. Was kommt als nächstes? Ein wunderschöner Spruch. Wenn ich schwach bin, da bin ich stark. Keine Auslegung. Aber warum nicht? Was kommt als nächstes? Auf dass ihr begreifen möget, dass Christus Liebhaben viel besser ist, denn alles Wissen. Paulus an die Epheser 3, 19. Besonders danke ich eurer Eminenz für das herrliche Zitat aus den Epheserbriefen. Darf ich bei dieser Gelegenheit in eigener Sache sprechen? Noch immer wird mir vorgeworfen, dass ich einmal über die Himmelskörper ein Buch in der Sprache des Marktes verfasst habe. Es war damit nicht meine Absicht, vorzuschlagen oder gut zu heißen, dass Bücher über so viel wichtigere Gegenstände, wie zum Beispiel Theologie, in dem Jargon der Teigwarenverkäufer verfasst würden. Das Argument für den lateinischen Gottesdienst, das durch die Universalität dieser Sprache alle Völker die heilige Messe in gleicher Weise hören, scheint mir wenig glücklich, da von den niemals verlegenen Spöttern eingewendet werden könnte, keines der Völker verstünde so den Text. Nein, streich das aus. Das Ganze? Alles nach den Teigwarenverkäufern. Wer ist da? Ich bin auf der Durchreise und ich bin gebeten worden, ihn aufzusuchen, damit ich über ihn berichten kann. Ich weiß nicht, ob er dich sehen will. Du bist nie gekommen. Dann frag ihn. Ist es Andrea? Ja. Soll ich ihn wegschicken? Na, führ ihn herein. Guten Abend. Lass mich allein mit ihm, Virginia. Ich will hören, was er erzählt. Wie geht es Ihnen? Fabricius in Amsterdam hat mir aufgetragen, mich nach Ihrem Befinden zu erkundigen. Ich befinde mich wohl. Man schenkt mir große Aufmerksamkeit. Es freut mich, berichten zu können, dass Sie sich wohlbefinden. Fabricius wird erfreut sein, es zu hören. Und du kannst ihn informieren, dass ich in angemessenem Komfort lebe. Durch die Tiefe meiner Reue habe ich mir die Gunst meiner Oberen so weit erhalten können, dass mir in bescheidenem Umfang wissenschaftliche Studien unter geistlicher Kontrolle gestattet werden konnten. Jawohl. Auch wir hörten, dass die Kirche mit Ihnen zufrieden ist. Es wird versichert, die Oberen hätten mit Genugtuung festgestellt, dass in Italien kein Werk mit neuen Behauptungen mehr veröffentlicht wurde, seit sie sich unterwarfen. Leider gibt es Länder, die sich der Obhut der Kirche entziehen. Ich fürchte, dass die verurteilten Lehren dort weiter gefördert werden. Auch dort trat infolge Ihres Widerrufs ein für die Kirche erfreulicher Rückschlag ein. Wirklich? Nichts von Descartes? Nichts aus Paris? Doch. Auf die Nachricht von ihrem Widerruf stopfte er seinen Traktat über die Natur des Lichts in die Lade. Ich bin in Sorge einiger wissenschaftlicher Freunde wegen, die ich auf die Bahn des Irrtums geleitet habe. Sind Sie durch meinen Widerruf belehrt worden? Um wissenschaftlich arbeiten zu können, habe ich vor, nach Holland zu gehen. Man gestattet nicht dem Ochsen, was Jupiter sich nicht gestattet. Ich verstehe. Pedazzoni schleift wieder Linsen. In irgendeinem Mailänder Laden. Er kann nicht Latein. Unser Mönch hat die Forschung aufgegeben und ist in den Schoß der Kirche zurückgekehrt. Ja. Meine Oberen sehen meiner seelischen Wiedergesundung entgegen. Ich mache bessere Fortschritte, als zu erwarten war. So. Der sei gelobt. Sieh nach dem Essen, Virginia. Ich werde die Nacht durchfahren, um die Grenze morgen früh überschreiten zu können. Kann ich gehen? Ich habe wieder geschrieben. So? Ich schrieb die Discorsi fertig. Hier? Man gibt mir Papier und Feder. Meine Oberen sind keine Dummköpfe. Sie wissen, dass eingewurzelte Laster nicht von heute auf morgen abgebrochen werden können. Sie schützen mich vor misslichen Folgen, indem sie Seite für Seite wegschließen. Dann lässt sie Wasser pflügen. Und gibt ihnen Papier und Feder, damit sie sich beruhigen. Wie konnten sie überhaupt schreiben mit diesem Ziel vor Augen? Ich bin ein Sklave meiner Gewohnheiten. Die Diskurse in der Hand der Mönche. Und Amsterdam und London und Prag hungern danach. Ich kann Fabricius jammern hören. Selber in Sicherheit sitzen in Amsterdam. Zwei neue Wissenszweige so gut wie verloren. Es wird ihn und einige andere ohne Zweifel erheben zu hören, dass ich die letzten kümmerlichen Reste meiner Bequemlichkeit aufs Spiel gesetzt habe, eine Abschrift zu machen. Hinter meinem Rücken sozusagen. Aufbrauchend die letzte Unze Licht der helleren Nächte von 6 Monaten. Sie haben eine Abschrift? Meine Eitelkeit hat mich bisher davon zurückgehalten, sie zu vernichten. Wo ist sie? Die Abschrift liegt dort im Globus. Solltest du erwägen, sie nach Holland mitzunehmen, würdest du natürlich die gesamte Verantwortung zu schultern haben. Du hättest sie in diesem Fall von jemandem gekauft, der Zutritt zum Original im Heiligen Offizium hat. Diskurs. Mein Vorsatz ist es, eine sehr neue Wissenschaft aufzustellen, handelnd von einem sehr alten Gegenstand der Bewegung. Ich habe durch Experimente einige ihrer Eigenschaften entdeckt, die wissenswert sind. Etwas musste ich anfangen mit meiner Zeit. Stopp was unter den Rock! Und wir dachten, sie wären übergelaufen. Meine Stimme war die lauteste gegen sie. Das gehörte sich. Ich lehrte dich Wissenschaft. Und ich verneinte die Wahrheit. Sie versteckten die Wahrheit. Sie lachten immer schon über die Helden. Leute, welche leiden, langweilen mich, sagten sie. Und Unglück stammt von mangelhaften Berechnungen. Und angesichts von Hindernissen mag die kürzeste Linie zwischen zwei Punkten die krumme sein. Ich entsinne mich. Hier hatten Sie die Möglichkeit, ein wissenschaftliches Werk zu schreiben, das nur Sie schreiben konnten. Hätten Sie auf dem Scheiterhaufen geendet, dann wären die anderen die Sieger gewesen. Sie sind die Sieger. Und es gibt kein wissenschaftliches Werk, das nur ein Mann schreiben kann. Warum haben Sie dann widerrufen? Ich habe widerrufen, weil ich den körperlichen Schmerz fürchtete. Man zeigte mir die Instrumente. Es war kein Plan? Es war keiner. Die Wissenschaft kennt nur ein Gebot, den wissenschaftlichen Beitrag. Und den habe ich geliefert. Menschliche Schwächen gehen die Wissenschaft nichts an. Nein. Ich hatte als Wissenschaftler eine einzigartige Möglichkeit. In meiner Zeit erreichte die Astronomie die Marktplätze. Hätte ich widerstanden, hätten die Naturwissenschaftler etwas wie den hippokratischen Eid der Ärzte entwickeln können. Das Gelöbnis, ihr Wissen einzig zum Wohle der Menschheit anzuwenden. Wie es nun steht, ist das Höchste, was man erhoffen kann, ein Geschlecht erfinderischer Zwerge, die für alles gemietet werden können. Ich habe zudem die Überzeugung gewonnen, Andrea, dass ich niemals in wirklicher Gefahr schwebte. Einige Jahre lang war ich ebenso stark wie die Obrigkeit. Und ich überlieferte mein Wissen den Machthabern, es zu gebrauchen, es nicht zu gebrauchen, es zu missbrauchen. Ganz wie es ihren Zwecken diente. Ich muss jetzt essen. Irgendjemand hat mir heute Gänse geschickt. Es war kein Name dabei. Ein Bauer hat sie gebracht. Er sollte sagen, von jemand auf der Durchreise. Ich esse immer noch gern. Gib Acht auf dich, wenn du durch Deutschland kommst. Die Wahrheit unter dem Rock. Hinsichtlich Ihrer Einschätzung des Verfassers, von dem wir sprachen, weiß ich Ihnen keine Antwort. Aber ich kann mir nicht denken, dass Ihre Analyse das letzte Wort sein wird. Besten Dank. Wir haben Besucher aus der Vergangenheit nicht gern. Wir reden ihn auf. Hast du eine Ahnung, wer die Gänse geschickt haben kann? Nicht Andrea. Vielleicht nicht. Wie ist die Nacht? Leben des Galilei von Bertolt Brecht. Die Rollen und ihre Sprecher waren Galileo Galilei, Hermann Schomberg. Frau Sarti, Galileis Haushälterin, Katharina Brauren. Andrea Sarti, ihr Sohn, Ernst Jacobi. Virginia, Galileis Tochter, Elisabeth Schwarz. Sagredo, Galileis Freund, Günther Lüders. Federzoni, ein Linsenschleifer, Ulrich Matschos. Ludovico Marsili, ein reicher junger Mann, Peter Roggisch. Der Kurator der Universität Padua, Friedrich Maurer. Der kleine Mönch, Friedrich Siemers. Der Kardinalinquisitor Bernhard Minetti. Kardinal Barberini, später Papst Urban VIII., Günther Hadank. Kardinal Bellarmin, Romuald Pegni. Der Balladensänger Hans Ernst Jäger. Seine Frau Else Eser. Ferner wirkten mit Lotte Bethke, Ludwig Anschütz, Harald Bender, Ernst Bartels, Heinz Baumann, Wolfgang Behrendt, Bernd Holger Bonsels, Erich Gühne, Kurt Haars, Hans Hanus, Dieter Henkel, Hans-Hermann Schaufuß, Malte Jäger, Robert Müller, Fritz Rasp, Sigmar Schneider, Friedrich Schwarzkopf, Franz Steinmüller und Hans Treichler. Musik Hans Eisler. Es sang der Thomaner Chor Leipzig. Ton und Schnitt Walter und Ursula Guggenberger. Funkbearbeitung und Regie Rudolf Nölte.